Hola, hola, ¿qué tal? Wie geht es euch? Es ist kurz nach 8 und nach No Pop, Magazin für Grenzmusik mit Eike Stolzenburg, jetzt hier weiter. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zur neuen Ausgabe von Mixtape, Folge 57 mit mir, mit Mercedes Herrada. Nach längerer Zeit im verkürzten Format kehrt Mixtape ab heute zurück mit 2 Stunden Punk, Rock und Metal. Wie immer alle 4 Wochen, samstags von 20 bis 22 Uhr hier bei OS Radio 104,8 und im Stream über www.osradio.de. Es gibt unzählige neue Bands, starke Neuveröffentlichungen, Klassiker und Empfehlungen aus Spanien, aus Deutschland und aus der ganzen Welt. Also bleibt dran, es wird laut und abwechslungsreich. Wir starten mit der neuen Single von Green Day, Smash It Like a Belushi. Am 23. Mai erscheint Saviors in Edition Deluxe, eine erweiterte Version ihres Studioalbums von 2024. Yeah. neue Version von Otra Noche von Caotico. Nach 9 Studioalben, 2 Liveplatten und rund 1000 Konzerte Ende Januar haben sie mit dem Album 25 ihr 25-jähriges Bandjubiläum gefeiert mit neu aufgenommenen Versionen ihrer 25 wichtigsten Songs, kraftvoller und moderner produziert. Und jetzt hören wir Musik von der italienischen Band Sick and Beautiful. Sie haben gerade ihre neue Single Hate Manifesto veröffentlicht. Ein kraftvoller Vorgeschmack auf das neue Album Horror Vacui, das am 18. April erschienen ist. Außerdem war sie bis vor kurzem mit den Finnen von Lordi auf Europa-Tour. Danach gibt's Inglourious aus Großbritannien mit ihrer neuen Hard-Rock-Single Testify, erschienen bei Frontiers Music. ist Mixtape, Punk, Rock und Metal mit Mercedes Herrada auf OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Von Distiop. Zurück nach Spanien mit Hardcore-Metal von Alerta. Eine Band, die 1997 in Durango im Baskenland gegründet wurde. Wir hören sie jetzt mit dem Song El Planeta aus ihrem 6. Album Hartos de Escuchar Mentiras, was auf Deutsch etwa Wir haben es satt, Lügen zu hören bedeutet. Mismo lugar he recorrido paisajes. Kille Hellegard mit dem Song The World. Die Band hat soeben ihr lang erwartetes erstes Studioalbum Hasta el Amanecer für Fendlich schon auf allen gängigen Plattformen verfügbar. Weiter geht's mit Power Metal aus Kanada, Unleash the Erkels mit Seeking Vengeance. Direkt danach ein absoluter Klassiker von Motley Crue. Keep on.

Das war die aktuelle Single The Truth Will Hurt. Ist eine Zusammenarbeit mit Sissy Street von den Burning Witches. Jetzt geht's weiter mit Heavy Metal aus Spanien. Rey Lobo und die dritte Single Hijos del Edén aus dem kommenden dritten Album der Band, produziert vom großartigen Leo Jiménez, den wir in der zweiten Stunde von Mixtape noch hören werden. Bye. Das war Cycle of Origin, eine aufstrebende Rock-Metal-Band aus Doncaster, Großbritannien, deren aktuelle Neuigkeiten wir erhalten haben. Im März haben sie ihre Debut-EP Guilty Till Proven Innocent veröffentlicht, zu finden auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Wir haben daraus den Song Time Waits for No One gehört. Wir hören jetzt den letzten Song dieser ersten Stunde, dem ersten Teil von Mixtape, das bis 10 Uhr geht. Um 9 Uhr gibt es die Nachrichten aus der Redaktion von OS Radio und danach geht es weiter. Jetzt hören wir etwas von Iron Maiden und zwar aus einem ihrer Live-Alben, Real Life One. Es ist das zweite Live-Album der britischen Heavy-Metal-Band und wurde im März 1993 veröffentlicht. Die Songs wurden in 9 verschiedenen Städten Europas aufgenommen im Rahmen der Tour zum Album Fear of the Dark. Das Album erhält Songs aus der Zeit von Somewhere in Time von 1986 bis Fear of the Dark von 92, während das Gegenstück Real Dead One ausschließlich ältere Songs erhält. Später wurden beide Alben zu einem Doppelalbum mit dem Titel A Real Life Dead One zusammengeführt. Wir bleiben jetzt bei Afraid to Shoot Strangers, aufgenommen in Glove in Stockholm in Schweden. Bis gleich. strangers afraid. A friend should strike.